Krähennest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra-Tobi, und ich darf wieder den Bruno Gerd Kramm begrüßen, der sich aber erneut vorstellen muss, weil es ja in seinem parteiinternen Titel eine Veränderung gibt. Ach so, ja genau, ich vergesse es ja gern. Mit diesem neuen Titel bin ich ja auch heute eigentlich gar nicht hier, sondern nach wie vor mit meiner Beauftragung Urheberrecht. Ich bin ja jetzt politischer Geschäftsführer im Landesverband Bayern seit 2,5 Wochen, genau. Klingt gut, bis auf das Bayern, aber ich muss da ja drüber lästern, das weißt du schon. Okay, wir wollen es heute ein bisschen straffer machen. Der Bruno hat eben wegen dieses Amtes auch viel zu tun, deswegen kommen wir gleich zum Punkt. Es geht uns heute um das Leistungsschutzrecht, und ich würde sagen, wir steigen so ein, dass du kurz erst einmal erzählst, was das Leistungsschutzrecht eigentlich ist. Das Leistungsschutzrecht, also Leistungsschutzrecht per se, ist ja ein Teil des Urheberrechts, ist auch schon lange definiert als Begriff, ist ein quasi verwandtes Schutzrecht. Es geht um die Rechte, die quasi nicht sich automatisch aus urheberrechtlicher Tätigkeit, aber aus Tätigkeiten, die im Umfeld des Urheberrechts entstehen, quasi da seine Rechtfertigung bezieht. Leistungsschutzrecht gibt es zum Beispiel im Musikbereich schon ganz, ganz lange. Da wird das Ganze wahrgenommen von der GVL, der Gesellschaft für Verwertungs- und Leistungsschutzrechte. Da sind zum Beispiel geschützt und bekommen über das Leistungsschutzrecht Musiker, die im Studio zum Beispiel als Studiomusiker arbeiten, Schlagzeuger, Gitarristen, die also quasi für andere Musik einspielen, die sie nicht selber geschrieben haben, bekommen die sowas Ähnliches wie Urheberrechtstantien, eben leistungsschutzrechtliche Abgaben, aber eben auch Leute wie zum Beispiel Plattenfirmen, die sagen, wir haben jetzt eine großartige Promokampagne dazu entwickelt, ohne die wäre dieses Werk nie so erfolgreich geworden, und deswegen werden quasi Tantiemen eingesammelt, auch über die GEMA, für die GVL und auch für andere Verwertungsgesellschaften, die eben zum Beispiel auch Leistungsschutzrechte wahrnehmen. Und das Tragische am Leistungsschutzrecht ist, bevor ich jetzt auf dieses ganz spezifische Leistungsschutzrecht für Pressevertreter komme, für Presseverleger komme, das Tragische daran ist, dass eigentlich letztendlich jeder anfangen kann, ähnlich wie im Patentrecht, irgendeinen Bereich zu definieren, wo er sagt, hier ist meine Leistung schutzfähig. Zum Beispiel gab es vor kurzem erst Gründung einer neuen Verwertungsgesellschaft auch für ein Leistungsschutzrecht. Da geht es nämlich um das Schützen der Leistungen, die in der Zukunft entstehen wird, wenn Live-Konzerte ins Internet gestreamt werden. Das heißt, da hat sich jetzt eine Verwertungsgesellschaft gegründet, die in Zukunft immer dann kassiert, wenn Musiker oder irgendwelche Livestreams ins Internet stattfinden über ihre Portale, und die müssen dann von denjenigen, die zum Beispiel Abgaben auf Lehrmedien zahlen, nach Paragraph 54 Urheberrechtsschutz, muss ein Teil auch an die ausgezahlt werden. Also per se ist der Begriff Leistungsschutzrecht etwas, wo man sich quasi sehr kreativ überleben kann, für welche Leistung man in Zukunft Geld verdienen kann. Und besonders kreativ war in diesem Umfeld nicht im Entdecken neuer Angebotsplattformen im Internet, sondern in der Art und Weise, wie man neue Gebühren erheben kann. Axel Springer Konzern und einige anderen Großkonzerne, und vor allem Axel Springer darf ja nicht weiter expandieren in seinem Kerngeschäft als Verleger. Das wird ihm kartellrechtlich untersagt. Und deswegen hat man darüber nachgedacht, wie man sein Geschäftsmodell ausweiten kann. Und wie man weiß, gibt es quasi so eine Art Außenpolitiker des Axel Springer Konzerns, das ist der Christopher Käse. Und der hat mit seinem Stab an Leuten, vor allem mit den von Kläden Brüdern, daran gearbeitet, damit dieses Leistungsschutzrecht durchgepaukt wird, was eine Addition des Paragraphen 86 des Urheberrechts ist, und eben dann für Ausschnitte aus Nachrichten, die über News-Aggregatoren und andere Systeme im Internet aufbereitet werden, also über Suchmaschinen, dann eben verlangen können, dafür Geld zu bekommen. Soweit zu diesem Leistungsschutzrecht. Ja, jetzt weiß ich ja, dass es da schon seit ewig und drei Tagen wird über das Leistungsschutzrecht diskutiert, und es soll ja so weit gehen, dass allein schon ein Link Inhalte hat, die eigentlich schützenswert und kostenpflichtig sein können. Und es war aber eigentlich nie geklärt und es hieß so vor 3 Monaten, dass da ein neuer Gesetzesentwurf zu erwarten ist. Wie steht es denn darum? Also dieser neue Gesetzesentwurf, der ist ja mittlerweile in der dritten Fassung, dieser dritte Referentenentwurf. Dazu muss man sagen, es bestand überhaupt kein Bedarf dafür, ein Leistungsschutzrecht zu entwickeln. Das Argument, dass Urheber nichts bekommen von eben solchen größeren Textanrissen, Snippets, ist vollkommen falsch, weil letztendlich bereits in Paragraph 49 im Abschnitt 6 des Urheberrechts definiert ist, dass wenn zum Beispiel ganze Presseartikel oder Snippets genutzt werden, dann Urheber davon etwas bekommen müssen. Es ist aber nur so, dass in den meisten Fällen Journalisten bereits allumfänglich ihre Rechte abgetreten haben und hier die großen Verwerterkonzerne sich natürlich über dieses Leistungsschutzrecht eine extra Marge rausschneiden wollen für ihre Leistung. Da geht es gar nicht um die urheberrechtliche Leistung, sondern um diese Leistung, die sie eben erbringen mit ihrer Plattform, zum Beispiel mit ihrer Internetseite, mit ihrem Nachrichtenportal. Anstatt sich zu überlegen, in dem Bereich die Angebote zu verbessern, also sprich dann auch Paywalls zu haben, wo dann der Kunde besondere Dienstleistungen bekommt, hat man sich eben überlegt, nee, man möchte direkt bei den News-Crawlern, bei den großen Suchmaschinen kassieren. Und das Tragische ist ja in der ganzen Geschichte, jeder hat ja die Möglichkeit, selber zu bestimmen, welchen Teil seiner Nachrichten News-Crawler sich ziehen können. Das ist definiert im Robots-Text beziehungsweise in den Meta-Informationen. Und dort könnte ich als Verlag durchaus steuern, welche Dinge in der Suchmaschine gefunden werden und welche eben nicht. Und das ist nämlich genau dieses Tragische an der Geschichte, dass diese Herrschaften hier mit einem System verdienen wollen, wo sie eigentlich schon längst vor selber steuern könnten, wenn sie eben nicht wollen, dass sie aufgefunden werden. Natürlich wollen sie aufgefunden werden, sie wollen aber hier einfach separat monetarisieren. Und wenn es jetzt um diesen Entwurf geht, es gab den ersten und zweiten Entwurf. Nach dem zweiten Entwurf hatte die Nina diesen Text für die Petition entworfen, den ich dann eingebracht habe. Und deswegen, das ist vielleicht auch ein bisschen so das Tragische an der ganzen Petitionsgeschichte. Wir mussten ein bisschen ins Unscharfe formulieren, weil uns ja klar war, dass es bereits einen nächsten Referentenentwurf geben wird. Und damit unsere Petition nicht komplett ins Leere läuft, hatten wir die natürlich relativ, ich sag's mal, schwammig formuliert, weil wir eben nicht wissen konnten, in welcher Form sich diese Lex Google eben noch verändern könnte, so wie es eben mit dem zweiten Entwurf hieß. Es wurden nämlich auch gewisse Dinge geändert. Zum Beispiel waren, wie ursprünglich gedacht, Links in der Form nicht mehr schutzfähig und der einzelne Blog auch nicht. Das heißt, da kann das Leistungsschutzrecht jetzt nicht mehr direkt monetarisieren. Aber die viel größere Problematik ist ja, dass letztendlich, wenn es dazu kommen würde, dass dieses Leistungsschutzrecht durchgesetzt ist und große Suchmaschinenkonzerne wie eben Google dann sagen, nee, sorry, dann werden wir auslisten, wird es natürlich bedeuten, dass auch erstens Google natürlich aufhört, Seiten von Verlagen zu durchsuchen, aber auch Google im Zweifelsfall jene Seiten auslisten wird, die eben im Zweifel lizenzpflichtig sein könnten. Das kann Google nämlich auch nicht alles genau überprüfen. Und wenn jetzt gewisse Zitate, die ja nach wie vor erlaubt sind aus dem Urheberrecht, in so einem Blog vorkommen, kann es durchaus sein, dass Google eben aus Zweifel und aus der Gefahr heraus, dass hier eben monetarisiert werden könnte, dann eben auch Blogs rausnimmt. Das heißt, durch dieses Leistungsschutzrecht würde es im Endeffekt dazu kommen, dass Nachrichten in der Form nicht mehr auffindbar sind. Und das ist nämlich das große Dramatische an der ganzen Geschichte. Gibt es denn da irgendwelche Statements von Google dazu, wie man darauf reagieren wird? Oder hält sich Google dazu noch geschlossen? Also sagen wir so, es gab ja bereits was Ähnliches in Belgien. Da wurde nämlich genau dasselbe versucht, ein Leistungsschutzrecht für Presseverleger etabliert. Und dann hat Google ganz einfach die Angebote ausgelistet. Google hält sich natürlich momentan noch etwas zurück in der Art und Weise, wie sie sich dazu äußern, weil Google sich ja auch bewusst ist, dass es ein sehr problematisches Feld ist. Uns ist ja auch allesamt klar, dass Google in manchen Bereichen ja schon auch mehr kontrolliert werden muss. Also Google, ja, letzten Endes, du musst es auch so sehen, die große Gefahr ist ja auch, dass sollte dieses Leistungsschutzrecht in der Form kommen, dann wird der einzige Großkonzern, der sich überhaupt solche Lizenzen langfristig leisten könnte, auch ein Konzern sein wie Google. Und deswegen sind die natürlich in der Art und Weise, wie sie damit umgehen, die können sich eigentlich zurücklehnen und abwarten, wie sich bei uns der Markt entwickelt. Ja, also ich bin davon überzeugt, wenn Google das möchte, dass sie das in den Griff kriegen könnten, dass Blogs eben nicht rausfliegen, dann wird irgendwo ein Tag gesetzt oder sonst was, mit dem man festlegen kann, dass man die Verantwortung übernimmt. Ich spinne jetzt einfach mal. Aber das wissen wir ja natürlich nicht. Und das ist auch so ein administratorisches Problem letztendlich. Klar, kann man dann neue Geschäftsbedingungen quasi etablieren. Aber letztendlich, das Leistungsschutzrecht kann ja dort monetarisieren, wo die Quelle ist. Das heißt, die Quelle ist in dem Fall bei Google, bei der Suchmaschine. Und da müsste natürlich Google seinerseits bei dem einzelnen Blogger kassieren, was natürlich mindestens genauso unfair ist. Wir brauchen Suchmaschinen, wir brauchen Systeme, die uns ermöglichen, dass wir eine Meinungsvielfalt im Internet darstellen. Erst durch diese Meinungsvielfalt können wir uns zu bestimmten Dingen auch erst eine Meinung bilden. Und wir brauchen das in unserer Gesellschaft. Bruno, erklär mir das nochmal eben. Warum müsste Google jetzt bei dem Blogger, wenn ich jetzt einen Blog habe, und ich meine persönlichen Texte verfasse, was gäbe es da zu kassieren? Nein, es geht jetzt nicht um den persönlichen Text. Es geht darum, dass viele Blogs ja eben auch sich auf Nachrichten beziehen. Das ist doch der eigentliche Punkt. Das meinte ich jetzt nicht deinen persönlichen Blog, wo du deine Lieblingsgedichte irgendwie verfasst und veröffentlichst. Um den geht's jetzt nicht, sondern es geht um nachrichtenrelevante Blogs, um Kommentare auf Nachrichten, wo natürlich Zitate und Anrisse von Texten vorkommen, die dann wiederum, wenn sie in Google gelinkt werden, dazu führen können, dass derjenige, dem die Original-Snippets und Anrisse gehören, dann sagt, hey Google, ihr müsst dafür bezahlen. Jetzt muss es doch im Urheberrecht, heißt es doch sowas wie so ein Wort wie Schöpfungshöhe. Also ich kann ja nicht sagen, das Wort Baum, das kommt ja auch schon beim Zeitungsartikel vor und jetzt monetarisiere ich mal eben. Es geht ja auch nicht um das Wort Baum, sondern es geht um die Anrisse, um Snippets. Also es geht auch nicht um einzelne Zitate. Zitate sind nach wie vor frei. Es geht darum, dass bei den News-Aggregatoren, wenn du zum Beispiel zum Thema Libyen-Türkei als Suchbegriff eingibst, bekommst du als Journalist oder eben auch als Nachrichtensucher auf Google News ein ganzes Angebot vorgelegt, eine Selektion von dem, was bei Presseverlegern dazu geschrieben ist. Und da sind eben solche Anrisstexte dabei. Und diese Anrisstexte gehen über das hinaus, was zitieren ist. Aber letztendlich, um den ganzen Artikel in seiner Fülle zu lesen, wirst du natürlich auf diesen Link klicken und dann auf das eigentliche Angebot gehen. Also letztendlich bietet ja Google hier eine Dienstleistung an oder Suchmaschinen generell eine Dienstleistung, von der ja der jeweilige Verlag was hat. Und ich möchte das Ganze auch noch ein bisschen zuspitzen, dass Axel Springer als dieser riesengroße Konzern sicher durchaus den größten Teil seines Web-Traffics dadurch erzielt, dass die Leute direkt draufgehen, mag gerne sein bei Bild.de und ähnlichen Angeboten. Aber wenn es jetzt um die kleinen regionalen Tageszeitungen geht, für verschiedenste Regionen, die eben auch in diesem Angebot mit dabei sein wollen, die sind natürlich langfristig die Leidtragenden, weil die nämlich wesentlich nur gefunden werden über Suchmaschinen und dann durch ihr innovatives und kreatives Angebot eben punkten können und dadurch eben letztendlich auch Leser finden. Also letztendlich macht sich natürlich ein Konzern wie Axel Springer auch ein Stückchen weit Marktbereinigung und Meinungsbereinigung dafür, dadurch, dass er ein Leistungsschutzrecht fordert und fordert eben letztendlich Suchmaschinen so weit herausfordert, dass es eben auch dazu kommen könnte, dass gewisse Angebote ausgelistet werden, weil die Großen werden dann weiterhin gefunden werden, aber die kleinen Angebote eben nicht. Du meinst also, dass der Suchmaschinenanbieter Google oder auch andere, wobei Google es sich ja leisten könnte, sagt dann, okay, leistungsschutzrechtlich monetarisierende Verleger, und das sind für uns erstmal alle, Die werden wir so nicht mehr listen. Und weil Google davon ausgeht, dass jetzt das, was weiß ich, das Borkener Volksblatt auch dazugehört, wird das Borkener Volksblatt erstmal auch nicht mehr gelistet. Diesen Fall meinst du? Ganz genau, diesen Fall meine ich. Und es gibt natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Bereiche, wo dieses Leistungsschutzrecht letztendlich problematisch ist. Es gibt nämlich ganz viele kleine junge Startups, die mit neuen Konzepten kommen, eben um Informationen zu bündeln, Nachrichten zu bündeln, die natürlich dann auf das Originalangebot verlinken. Aber diese Firmen, die werden in der Form nicht am Markt mehr teilhaben können oder mit ihrem neuen Angebot kommen können, weil sie letztendlich gar nicht kalkulieren können, was für sie dieses Leistungsschutzrecht bedeutet. Und noch was Tragisches ist, dieser Begriff Aggregatoren im Leistungsschutzrecht, der ist juristisch völlig unklar. Jetzt ist die Frage, ist davon auch Facebook und Twitter betroffen? Was, die funktionieren ja auch als Aggregator letztendlich. Es kann also eigentlich bedeuten, dass jede Seite, die irgendwie was Verlagliches hat, dann auch ausgelistet wird im Falle des Falles, dass dieses Leistungsschutzrecht eingeführt wird. Ja, Bruno, du hast ja auch sowas wie eine Petition, du hast eine Petition ins Leben gerufen, erklär doch mal eben. Ja, also die Petition, ich will mir jetzt hier auch keine fremden Federn an Hut klemmen. Die Petition wurde entworfen von der Nina Galla, die im Leistungsschutzrecht auch sehr, sehr aktiv ist. Und ich habe sie dann eingegeben, weil ich eben auch schon mal petitionsmäßig ein paar Sachen gemacht hatte. Diese Petition, wie ich schon vormal angedeutet hatte, die ist leider ein bisschen schwammig formuliert, musste sie aber eben sein, weil wir die gestellt hatten, nachdem gerade der zweite Referentenentwurf durch war. Wir sind momentan irgendwie bei 11.000, müssten noch circa 39.000 Unterzeichner finden. Was ein bisschen schade ist momentan, uns wird von vielen Leuten vorgeworfen, von wegen, wieso machen wir das als Piraten? Da sei doch schon vollkommen klar, dass viele Menschen dann nicht unterschreiben würden. Das Traurige an der Sache ist, wir hatten mit den diversen Organisationen im Vorfeld drüber gesprochen, dass es sinnvoll wäre, sowas zu tun. Es hat niemand reagiert, deswegen waren wir eben selbst genötigt, das zu tun. Und jetzt heißt es dann plötzlich auf der anderen Seite, ja, man könnte es nicht unterschreiben, weil es eben von Piraten kommt. Das ist sehr, sehr traurig. Man merkt auch, dass mittlerweile ziemlich viel so ja wirklich der Wahlkampf losgegangen ist und so klassische Politikphrasen laufen, so nach dem Motto, das können wir nicht den Piraten überlassen, deswegen lassen wir dann lieber die Petition sterben, so ungefähr. Und ich hoffe, dass sich sowas nicht durchsetzt. Traurig ist aber auch, und da gilt's auch mal drum, sich selbst an die Nase zu fassen. Ich meine, hallo, wir sind 30.000 Piraten. Und bisher haben vielleicht 11.000 Leute unterschrieben. Davon war vielleicht nur die Hälfte Piraten. Ich frage mich, wo die anderen 25.000 Piraten dann sind. Also insofern, wir müssen da wirklich uns noch ins Zeug legen, dass das unterschrieben wird. Und ein Riesentrugschluss ist wirklich, und den habe ich schon öfter von Piraten gehört, warten wir doch mal ab, was passiert, wenn Google auslistet, wir halten schon mal Popcorn bereit. Diese Sichtweise ist extrem gefährlich, weil erstens der einzige Konzern, der es gebacken bekommen kann, eben auch wenn durchgesetztes Leistungsschutzrecht existiert und dann eben Google und große Suchmaschinen, Newscrawler anfangen auszulisten, dass der einzige Konzern, der schaffen wird, trotzdem sein Informationsangebot im Internet zu bewerben, wird eben Axel Springer sein. Das wird dazu führen, dass in dem Fall die Vielfalt, die so wichtig ist, zugunsten eines einseitigen Angebots von eben Firmen wie Axel Springer und Bertelsmann letztendlich flöten geht. Und das ist die große Gefahr dabei. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, sich drüber klar zu werden. Das Szenario mit Leistungsschutzrecht kann man sagen, Kontra, was dagegen spricht, Google listet Verlage aus, siehe wie in Belgien, Anzahl Verlage, Angebote, die das betrifft. Wir haben in Deutschland ca. 298 Tageszeitungen, 13 Wochenzeitungen und 6000 Zeitschriften. Das ist ein Riesenbereich. Alternative Content-Anbieter rücken bei Google dann auf Verlust, bei Google auf, es gibt einen Verlust qualitativer Meinungsvielfalt. Blogger werden letztendlich auch da leiden. Also diese Seite, was wir alles verlieren, die ist riesengroß. Und genau davor müssen wir uns ein bisschen schützen. Und deswegen muss jeder unterschreiben. Und jeder muss vor allem auch versuchen, die Idee hinter dem Leistungsschutzrecht ein Stückchen weit transparent zu machen. Weil wenn wir mal konsequent überlegen, bedeutet eigentlich dieses Leistungsschutzrecht, dass es der erste Versuch ist, hinter dem Begriff des freien Verlinkens, was ja letztendlich diese Infrastruktur Internet eigentlich ausmacht, dass irgendwann überall so eine Art Zahlhäuschen stehen sollen. Und das ist genau das, was mit dem Internet nicht passieren darf. Und deswegen ist dieses Leistungsschutzrecht auch so ein erster Testballon, um zu sehen, wie weit eben so große Verlagskonzerne, die eben in Deutschland auch besonders stark sind, eben auch gehen können. Bruno, ich würde sagen, das war ein schönes Schlusswort. Ich bitte dich noch darum, mir eine E-Mail zu schreiben mit den Links, die Petition erklären und zur Petition selber, damit ich das in die Shownotes setzen kann. Und damit sollen sich alle aufgerufen fühlen, die Petition zu zeichnen. Wir haben gerade gehört, es sind also gerade mal irgendwas zwischen 5.000 und 6.000 von 35.000 Piraten, die die Petition bisher gezeichnet haben. Ich würde mal sagen, das können wir besser. Das können wir definitiv besser. Das ist der eigentlich wichtigste Punkt dabei. Gut, mein Lieber, ich schick dir die Infos und es tut mir echt leid, dass ich heute so im Zeitstress bin, weil hier irgendwie mehrere Sachen gleichzeitig abgehen. Aber das hätte ich mir vorüberlegen müssen, als ich für diesen Posten kandidiert habe. Aber der Hörer hätte es jetzt ja gar nicht gemerkt, wenn du es nicht gesagt hättest. Aber mach deinen Job und ich wünsche dir noch einen schönen und erfolgreichen Abend. Ich danke dir, mein Lieber, und ich würde sagen, bis bald. Wir lernen uns dann hoffentlich auch mal zumindest auf dem großen Bundesparteitag kennen. Dann würde ich doch einfach sagen, Bruno, bis spätestens in Bochum. Genau, bis denn. Ciao, tschüss, Tobi, tschüss. Und danke dir. Und ich schicke dir dann noch gleich die Sachen für deine Seite. Prima, ciao. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.